Wenn die Abendbilder schwinden, Nebel ziehen mit lauen Winden, singt hinab, Tagesmacht, steigt aus den Wiesen die Nacht. Wälder hüllen sich in Schweigen und die stolzen Farben neigen tief ihr Haupt, gehen zur Ruh. Nacht zieht den Vorhang zu und sie hält für Nachbars Garten, wo die süßen Früchte warten, Mut genug, Dunkelheit und 100 Schlüssel bereit. Zeit und Geborgenheit.